Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Michael Fischer. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen. Heute hören Sie einen Beitrag zum Tag der deutschen Sprache. Und zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wieso gibt es eigentlich einen Tag der deutschen Sprache, mögen sich manche fragen. Brauchen wir einen weiteren Gedenktag neben dem Tag der deutschen Einheit, dem Tag des deutschen Bieres oder dem Tag der Nichtraucher? Nun, wir brauchen. Denn an diesem Tag setzen wir uns, die 105 Millionen deutschen Muttersprachler weltweit, einmal ganz bewusst mit dem auseinander, mit dem wir täglich umgehen. Mit unserer Sprache. Wie wir uns ausdrücken, welche Fremdwörter wir verwenden, wie sich unsere Sprache von Generation zu Generation verändert, wie sie im Ausland wahrgenommen wird und auch, welchen Einfluss Fremdsprachen auf das Deutsche haben. Der Tag der deutschen Sprache wurde 2001 vom Verein für deutsche Sprache e.V. ins Leben gerufen und wird seit 7 Jahren am zweiten Sonnabend im September begangen. Wie kamen die Sprachschützer auf diese Idee? Auffallend ist, dass immer mehr englische Wörter, sogenannte Anglizismen, Einzug ins Deutsche halten. Auf den ersten Blick klingt das nach einer Bereicherung. Auf den zweiten aber gibt es meist eine deutsche Entsprechung, die vom englischen Wort verdrängt werden könnte. Wohin das führt, ist einleuchtend. Deutsche Begriffe geraten in Vergessenheit. Da werden mittlerweile Meetings angesetzt und keine Besprechungen. Und wenn jemand Sie zum Relaxen ermutigt, könnte er Ihnen doch auch einfach eine Pause gönnen. Der Wellness-Bereich eines Hotels könnte im Übrigen auch Wohlfühlbereich heißen. Mal ganz abgesehen davon, dass das Wort Wellness im Englischen gar nicht existiert. Es setzt sich vielmehr zusammen aus Well-Being und Fitness. Der Muttersprachige zieht sich für diese Zwecke schlicht in ein Spa zurück. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Problematik, die der neuen Wortbildung. Obwohl viele englische Wörter Einzug ins Deutsche gehalten haben, gibt es auch neue Wörter, die zwar englisch klingen, die es aber im Englischen gar nicht gibt oder die eine andere Bedeutung haben. Ein weiteres Beispiel neben Wellness ist das Handy. In keinem anglophonen Land wird das Mobiltelefon so genannt. Im amerikanischen Englisch heißt es Cellphone, in Großbritannien Mobile Phone. Was ist nun aber das Ziel des Vereins Deutsche Sprache e.V.? Auf den Punkt gebracht, setzt er sich für den Erhalt der deutschen Sprache ein. Damit verbunden ist, er weist eine überhöhte Verwendung von englischen Wörtern entschieden zurück. Dazu gehört auch das sogenannte Denglisch, ein Begriff, der sich aus den Wörtern Deutsch und Englisch zusammensetzt und für das Phänomen der Vermischung der beiden Sprachen steht. Wie sich so etwas anhört, hören Sie selbst. Hast du das Laptop neu? Das sieht ja cool aus. Welche Features hat es denn? Wir könnten doch jetzt erstmal ein bisschen chatten. Und danach lass uns mal in der Luna Bar ein bisschen chillen, okay? Der Tag war ziemlich heavy. Ich war nämlich heute Mittag schon in der City shoppen. Soweit das Beispiel. Und nun eine Version, die ohne die Anglizismen auskommt. Oder es zumindest versucht. Hast du den Klapprechner neu? Der sieht ja toll aus. Welche Funktionen hat er denn? Wir könnten doch jetzt erstmal ein bisschen plaudern. Und dann lass uns mal ein bisschen in die Luna Bar entspannen. Einverstanden? Der Tag war ziemlich anstrengend. Ich war nämlich heute Mittag schon in der Stadt einkaufen. Zugegeben, der Klapprechner klingt für unsere Ohren sicher etwas hölzern. Aber ansonsten müssen wir uns eingestehen, dass es nur für das Wort chatten keine Entsprechung im Deutschen gibt. Es bezeichnet eine Unterhaltung in Echtzeit im Internet oder einem Computernetz. Die Wörter plaudern oder unterhalten treffen diesen Sachverhalt nicht oder nur unzureichend, weil sie damit auch sprechen meinen. Ein Chat dagegen wird geschrieben. Von den Wörtern, die wir gehört haben, sind die meisten sicher geläufig. Sie haben einen festen Platz in unserer Sprache gefunden. Um nur einige weitere Beispiele zu nennen, wer sagt noch Glanzpunkt statt Highlight, Schnellauskunft statt Hotline, Zeitzonenkater statt Jetlag oder Kampfgericht statt Jury? Anders sieht es dagegen mit folgenden Begriffen aus. Sie haben durchaus noch ein deutsches Gegenstück, das verwendet wird, aber womöglich über kurz oder lang verdrängt wird. Backoffice, Innendienst. Backup, Datensicherung. Aftershave, Rasierwasser. Multiple-Choice-Test, Ankreuzaufgaben. In welchen Lebensbereichen findet aber eine Vermischung vor allem statt? Wie Sie bestimmt schon herausgehört haben, findet die Verwendung englischer Wörter vor allem in der gesprochenen Sprache, also in der Umgangssprache, aber ebenfalls in der Jugendsprache, besonders in der Werbung, in der Technik und bei der Kommunikation am Arbeitsplatz statt. Der Sprachwandel ist aber ein gesellschaftliches Phänomen. Er hat mit mehreren Faktoren zu tun. Die Globalisierung ist einer davon. Die höhere Mobilität der Gesellschaft ein anderer. Die Folge von beiden, ein häufigerer Kontakt zu der Sprechweise anderer Gruppen und zu anderen Sprachen überhaupt, sowie letztlich einer Internationalisierung der Kommunikation. Das Ergebnis? Ein Sprachwandel. Doch wie entwickelt sich Sprache weiter? Dass eine Sprache heute anders gesprochen und geschrieben wird als noch vor 100 Jahren, ist klar. Für neue Wissensbereiche, neue Berufe oder neue Materialien werden immer wieder neue Wörter gefunden. Die Frage ist jedoch, ob sich in solch einem Fall immer das Wort aus der Fremdsprache durchsetzen muss. Und was passiert eigentlich, wenn zwei Sprachen aufeinandertreffen? Wenn zwei Sprachen aufeinandertreffen, ist es ein durchaus natürlicher Prozess, Wörter zu entlehnen. Der Grund ist meistens, dass gemeinsam mit dem neuen Wort auch die damit bezeichnete Sache übernommen wird. Dabei spielt natürlich die Zeit eine Rolle, zu der die Wörter Eingang gefunden haben. Häufig sind sie daher ein Spiegel der Kulturgeschichte. Um nur einige Beispiele von deutschen Wörtern zu nennen, die sich in anderen Sprachen etabliert haben. Zum Teil natürlich angepasst an die Aussprache und grammatikalische Voraussetzungen der jeweiligen Landessprache. Im Englischen: Kitsch, Kindergarten, Wunderkind, Schnaps. Im Französischen: Gemütlichkeit, Leitmotiv, Zeitgeist. Im Italienischen: Speck, Strudel, Schadenfreude. Im Polnischen: Rollmops, Blitzkrieg, Stempel. Am Tag der deutschen Sprache können und sollten wir uns also einmal klar machen, wie reich unsere deutsche Sprache eigentlich ist. Professor Wolfgang Frühwald, Präsident der Alexander von Humboldt Stiftung, hat einmal gesagt: Dinge, die schön, wunderbar, reizvoll, faszinierend, bezaubernd oder prächtig sind, werden heute nur noch als cool bezeichnet. Eigentlich schade, oder? Enden wir daher mit einem Loblied auf die deutsche Sprache, das der Schriftsteller Ernst Moritz Arndt vor über 150 Jahren formuliert hat. Ein geistigeres und innigeres Element als die Sprache hat ein Volk nicht. Will ein Volk also nicht verlieren, wodurch es Volk ist, will es seine Art mit allen Eigentümlichkeiten bewahren, so hat es auf nichts mehr zu achten, als dass ihm seine Sprache nicht verdorben und zerstört werde. Zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Anlässlich des Tags der deutschen Sprache am Samstag, 13. September, suchen die WARIK-Redaktion und das Online-Magazin-Wissen.de ideenreiche Wortschöpfer. Die Aufgabe? Für häufig benutzte englische Begriffe sollen deutsche Entsprechungen gefunden werden. Mit anderen Worten, die Jury erwartet fantasievolle Begriffe, Wendungen oder Umschreibungen, die den Sachverhalt auf Deutsch genauso gut oder sogar besser wiedergeben. Vorschläge für einen oder mehrere der genannten Begriffe können bis Samstag, 20.09. per Post oder auf wissen.de/sprache eingereicht werden. Als Preise winken Wörterbücher und Lexika der Traditionsmarke WARIK. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.